Ja, hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 50, die Jubiläumsausgabe. Es ist der 11. Dezember 2013. Ich bin Pascal Kuschelken. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wie ihr hören könnt, auch mal wieder mit einem sauberen Ton, der einen nicht die Ohren vergeigt hier. Ja, letzte Aufnahme ist ja ein bisschen die Hose gegangen, weil mein Aufnahmegerät mich in den Stich gelassen hat. Dafür habe ich jetzt ein neues Aufnahmegerät. Ihr wundert euch, ich stelle gerade keinen vor. Das heißt, ja, ich bin gerade alleine. Das heißt, der Nerdfon Ausgabe Nummer 50 ist ein Mono-Podcast. Ich rede mal einfach nur wieder alleine, denn in der Vorweihnachtszeit ist es schon etwas dünn mit den Terminen bei den Teilnehmern, teilweise durch Krankheit, teilweise natürlich durch Weihnachtsfeiern, familiäre Tätigkeiten, ist es schwierig, alle zu terminieren und an die Leitung zu bekommen, um sich so ein Nerdfon ja anzuschließen. Also es ist schwierig, dass man sich alle auf einen Termin einigt. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen sich noch einige einfinden werden, sich in diesen Nerdfon so einen kleinen Jahresrückblick zu widmen, dass ihr mal was zu hören bekommt, was wir hier so letzten Zeit so gemacht haben. Generell werde ich versuchen, nichts ist so beständig wie die Veränderung, den Nerdfon etwas offener zu gestalten. Das bedeutet, ihr werdet in Zukunft nicht nur die üblichen Verdächtigen immer wieder hören, sondern wer möchte, kann einfach mitmachen hier. Ich versuche das einfach mal. Und zwar, wer Mumble hat, wer sich das Programm Mumble installiert und vor allem Lust und Laune hat, hier mal mitzutalken, hier mitzuquatschen beim Nerdfon, der schaltet sich einfach ein. Natürlich kurz vorher bei mir anmelden. Ich gebe euch dann das Zugangspasswort zum Mumble-Server und dann seid ihr schon mit dabei beim Podcast. Ja, Nerdfon-Ausgabe Nummer 50, Jubiläumsausgabe, kurzes Resümee von mir. Es gab viele Höhen und Tiefen beim Nerdfon. Den gibt es schon was länger jetzt. Und wenn ich zurückdenke an die ersten Aufnahmen noch, vor der Ausgabe Nummer 1, also eigentlich die Ausgabe Nummer 0, damals noch mit Boris. Boris Koch in einem Café, wo wir noch beim Kaffee einfach mal Laptop, Mikrofon an und da mal so einen Podcast aufgenommen haben. Das war schon spannend und was Neues, hat Spaß gemacht, da mal reinzuschnuppern in die Podcast-Welt und die Resonanz war wirklich enorm auf die ersten Podcast-Ausgaben, so wie heute auch. Und ja, der Nerdfon hat auch etwas länger mal Pause gemacht, einfach nur, weil ich persönlich keine Zeit hatte, da etwas rein zu investieren, weil das Ganze ist ja nun mal ein Projekt, Privatprojekt, was ja durch keinen irgendwie gesponsert, gefördert wird. Das heißt, wir verdienen damit auch speziell ich kein Geld damit, mit diesem Podcast und Podcasting an sich. Das ist ein reines Hobbyprojekt und ja, wir podcasten so, wenn wir Lust und Laune haben und vor allem auch Zeit. Und Zeit ist nun mal ja für manche nicht immer so da. Im Großen und Ganzen hat es mir bis jetzt eigentlich immer richtig viel Spaß gemacht zu podcasten. Ich habe immer interessante Teilnehmer gehabt. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir hatten immer was zu bequatschen gehabt. Hat sich immer mal ein bisschen was geändert an den Teilnehmern. Ich habe mal abwechselnde Teilnehmer gehabt von Leuten, die Bücher geschrieben haben über Nerds und jetzt in letzter Vergangenheit öfters mal den Lars auch mit dabei gehabt so und mit ihm mal einfach mal ein paar Podcasts aufgenommen zu so Themen wie PC Fritz. Also ich versuche mal so ein bisschen was Aktuelles für euch reinzubringen. Ich hoffe, das wird auch so bleiben und das wäre ja blöd, wenn der Nerdfon immer gleich bleiben würde. Und ich hoffe, dass sich einige Zuhörer finden werden, die einfach mal Bock haben, da mal, ja, und wenn es nur 5 Minuten sind, einfach mal mitzuquatschen hier und mal ein paar Themen beisteuern wollen und einfach mal mithelfen, so ein bisschen ja Content rauszubringen in die große, weite Welt. Und sei es nur durch diesen Podcast. Und ja, berühmt und reich werdet ihr dadurch nicht. Ich genauso wenig. Einfach nur Lust an der Laune, Spaß am Gerät, Spaß am Nerdtum. Und Hauptsache das Thema, über das ihr quatschen wollt, hat was mit Technik und mit dem zu tun, was ein Nerd wissen, haben und sehen will und kaufen will und einfach nur quatschen über Themen Und dann ergibt sich das Ganze schon von ganz allein. Was ich so gelernt habe in den mittlerweile jetzt über 2 Jahren Podcasting, Vorbereitung ist das A und O. Ja, sagt man so. Wir hatten in den letzten Jahren gute und teilweise auch schlechte Podcasts. Ja, gebe ich zu, es gab auch schlechte Podcasts. Teilweise auch vom Ton her schon mal ein bisschen schlecht und einfach nur von den Themen her schlecht aufbereitet. Aber so ist das nun mal in der Welt. Wir können eh nicht alles wissen. Den Schuh ziehen wir uns auch gar nicht an, alles wissen zu wollen und alles zu wissen und die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben hier. Aber wir versuchen einfach mal so ein paar Themen einfach mal euch vor die Füße zu schmeißen, die mal zum Nachdenken anregen und mal zur Diskussion anregen. Das finde ich ja spannend überhaupt. Wir bringen Themen und ich bekomme E-Mails danach und man fängt an, mit mir über gewisse Sachen zu diskutieren und ich merke, oh, das interessiert die Leute und dann versuche ich auch in das Thema ein bisschen einzusteigen und das auch zum nächsten Podcast ein bisschen aufzunehmen. Das heißt also, Kritik wird sehr ernst genommen im Podcast und nochmal zurück darauf, ja, Vorbereitung ist das A und O, aber eigentlich ist es Blödsinn. Das heißt, wir hatten auch sehr gute Podcasts gehabt, wo wir uns gar nicht vorbereitet haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach mal so eine halbe Stunde vorher jemand aus dem hohen Norden kurz angeschrieben habe, hör mal, hast du nicht Bock, gleich eine halbe Stunde machen, Rechner an, lass uns mal ein bisschen quatschen, lass uns kurz einen Podcast machen und auf die Frage, ja, worüber reden wir? Ja, meine Antwort, es ergibt sich schon einfach was und wir haben schon ein spezielles Thema und der Podcast ist super angekommen. Also Vorbereitung ist das A und O, also für die, die auch Podcast machen wollen und jetzt hier auch zuhören und selber Podcast machen. Ja, man kann sich vorbereiten auf gewisse Themen, das ist wichtig, aber muss es nicht. Man kann einfach nur mal quatschen in einem Podcast und versuchen, das, was man weiß und das, was man am besten kann, was man tagtäglich macht, auch in seinem Job, einfach mal versuchen hier zu vermitteln und nichts anderes machen wir hier. Wir machen keine Werbung für Produkte, weil ne, wir kriegen da auch kein Geld für, sondern wir reden einfach über Sachen, die wir selber kennen, selber benutzen oder wo uns Freunde, Familie und Bekannte einfach sagen, immer, ich habe da was, lass uns da mal über ein paar Themen quatschen oder wir reden einfach über das, worauf wir, speziell ich, einfach Bock haben. Das heißt, im Grunde versuche immer noch richtig Entscheidungen zu treffen, über was wir reden. Das heißt, Nerd-Themen sollten schon hauptsächlich mit dabei sein. Wir versuchen, die Politik zu 98,9% rauszulassen. Das ist in diesem Podcast nicht unbedingt das Ziel, Politik zu verbreiten hier. Grundsätzlich Nerd-Themen. Alles das, was euch bis jetzt so interessiert hat und wieso ihr bis jetzt immer zugeschaltet habt, wird auch so bleiben. Und ja, das ist meine kurze Ansprache zu euch, was so in letzter Zeit so passiert ist. Kurzes Resümee für mir. Was hat sie so getan in den letzten Wochen? Ich kann nicht sagen Tagen, sondern wirklich in den letzten Wochen. Also nochmal sorry für den letzten Podcast. Der ist tonmäßig, sind meine Gesprächspartner, kommen alle super rüber, haben tolle Aufnahmen gemacht. Allerdings ich komme natürlich total scheiße rüber, weil hier mein Setup mich wieder Stich gelassen hat hier. Das heißt, ich habe die ganze Zeit in das Mikro gequatscht, was hier so 5 Zentimeter vor meinem Mund steht und aufgenommen wurde mit diesem Mikro gar nicht, sondern mein eingebautes Mikro in meinem Mac, welcher circa 40 Zentimeter weit von mir entfernt steht, der hat aufgenommen. Das heißt, ich habe das interne Mikrofon meines Macs für die Aufnahme genommen und nicht mein super tolles eingestelltes Mikro vor meiner Nase. Das war einfach nur Deko letztes Mal und deswegen alle kommen toll rüber, toller Ton von allen Teilnehmern, nur ich nicht als Moderator. Ist natürlich schlecht. Also, naja, ist halt passiert, kommt vor, muss damit leben. Das Ganze ist ja experimentell, ist ja, wir verdienen ja kein Geld damit. Also kann man auch schon mal in dem Punkt versagen. Was passiert? Ich hab mein Equipment ein bisschen ausgetauscht, also mein Aufnahmegerät, mit dem ich jetzt auch gerade hier aufnehme. Das Zoom H6 habe ich mir neu angeschafft. Das ist ein digitales Aufnahmegerät, mit dem kann ich auf SD-Karten aufnehmen. Das hat 6 Eingänge, davon werksmäßig 4 XLR-Eingänge. Also das heißt, ich kann hier 4 Mikrofone anschließen oder 4 Geräte anschließen dran und nochmal hier so 2 eingebaute Mikrofone für so Stereoaufnahmen. Und das Ganze schließe ich per USB an meinen Mac an und habe dann ein 6-Kanal-USB-Aufnahmedevice zur Verfügung, welches direkt in das Programm Reaper hineingeleitet wird. Das heißt, ja, ihr hört richtig, ich nehme diesen Podcast gerade mit Reaper auf. GarageBand oder wie auch immer man manche das aussprechen wollen. Ich spreche es GarageBand aus, das Programm von Apple, was bei jedem Mac somit beigeliefert wird. Im iLife-Paket ist jetzt nicht mehr für Podcaster gedacht. Das heißt, man kann keine Podcasts mehr mit dem GarageBand aufnehmen. Man kann Musik aufnehmen, man kann hier Gesang aufnehmen, aber keine Podcast mehr. Das heißt, ich nehme nicht mehr mit GarageBand auf, weil man kann keine Enhanced Podcasts mit Kapitelmarken und sowas alles machen. Da muss ich mich jetzt umschauen. Eine engere Auswahl habe ich jetzt gerade Audition von Adobe mir ausgesucht und Reaper ausgesucht. Diese beiden Programme teste ich gerade mal so ein bisschen, jetzt gerade aktuell heute. Reaper, mit dem nehme ich gerade auf. Das sieht eigentlich recht gut aus. Das ist ein 11-Megabyte-Paket, was man sich runterladen kann, was relativ einfach zu bedienen ist. Man muss sich ein bisschen einlesen oder einfach mal in YouTube gucken, was es für Anleitungen gibt für dieses Programm. Dann kann man damit relativ schnell was aufnehmen. Sieht schön aus, hat allerdings einen Funktionsumfang, den ich ja vielleicht im Promille-Bereich nutze hier und auch nutzen werde. Das heißt, das Ding hat Funktionen ohne Ende. Das sieht richtig professionell aus. Also wenn ich das voll ausnutzen würde, dann hätte ich hier so ein Setup wie im großen Radioaufnahmestudio. Das heißt, das Ding kann doch bestimmt noch weitaus mehr und juckt mich nicht. Ich nutze es einfach nur mal, um zwei Kanäle aufzunehmen. Das heißt, einmal die Sprachkanäle und einmal auch, dass ich ein bisschen was einspielen kann. Das heißt, an mein Zoom-Aufnahmegerät habe ich noch per 3,5 Klinkenkabel noch mein iPad angeschlossen. Und mein iPad, da habe ich das Programm My Soundboard und da habe ich einfach mal ein paar Jingles auch mit drauf. Das heißt, ich kann einfach per Klick auf mein iPad, was ja nebenan steht, einfach mal draufklicken und sagen, so, ich will jetzt mal dieses Musikbett oder ich will diesen Opener, wie zum Beispiel den hier, einfach mal einspielen. Du hast den richtigen Sender gefunden. Ja, man kann einfach was einspielen hier auf Knopfdruck und ja, das passt ziemlich gut. Ich nehme also zwei Kanäle gerade auf. Ich bin immer gespannt, wie ich das jetzt machen werde in Zukunft, wenn also Leute noch mit dabei sind von externen, die mit Podcasten, mache ich das Ganze ja per Mumble. Das heißt, ich habe einen eigenen Mumble-Server aufgesetzt bei Uberspace auf meinem Account. Auf einem meiner Server bei Uberspace habe ich einen Mumble-Server installiert und mache da eine Mehrkanalaufnahme. Das heißt, jeder, der sich da mit einschaltet, wird aufgenommen, automatisch von mir hier. Und lokal wird dann eine Wave-Datei gespeichert und das Ganze werde ich dann hier in Reaper wieder importieren und danach bearbeiten, mit Kapitelmarken versehen. Und was macht man mit einem Podcast, wenn man den aufgenommen hat und wenn man den so ein bisschen bearbeitet hat? So, dann schickt man das zu Auphonic hoch. Es wird nochmal weichgespült, durchgefiltert, durch mehrere Noise-Levels durchgeführt. Und am Ende bekommt man ein schönes M4A-File raus mit Kapitelmarken, die ich vorher bei Reaper hier natürlich exportiert, bei Auphonic wieder importiert habe. Und ihr habt auf eurem schön shiny, glossy Abspielgerät, was auch immer ihr nutzt, sei es ein Android oder ein iPhone, diesen Podcast, den ihr abonniert habt, auf eurem Podcast-Client und könnt ihn mit Kapitelmarken auch hören. Ja, da hat sich also, wie gesagt, ein bisschen getan. Ich habe das Zoom H6 mir angeschafft. Das hat das Zoom H4n abgelöst. Und weiterhin vom Mikrofon her, ich weiß nicht, ob man das jetzt draußen gut hören kann oder was sich da geändert hat, aber ich kann mich jetzt ein bisschen freier bewegen. Vorher habe ich mit einem festen Mikrofon am Mikrofonarm gearbeitet. Das heißt, hier an meinem Schreibtisch hier im Office habe ich hier so einen Mikrofonarm, den ich hier so bewegen kann. Und da habe ich so ein Mikrofon dran gehabt, ein Behringer C1, das nutze ich jetzt nicht mehr. Ich bin umgestiegen auf Headset, das bedeutet Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon, hier so ein Mikrofonarm, so ein Schwanenhals hier dran. Und zwar ein Beyer Dynamic DT797, das habe ich mir bei Thomann bestellt, also thomann.de. War nicht ganz billig, die Investition, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, weil so kann ich entspannt auch mich hier rumfläzen hier im Stuhl. Wie man hören kann, dieses kleine Quietschen hier, dieses. Habt ihr vielleicht nicht gehört. Wenn ihr es nicht gehört habt, super, das Mikrofon ist klasse. Und zwar, mein Bürostuhl quietscht nämlich ziemlich. Und wenn ihr es nicht gehört habt, dann werdet ihr feststellen, dass es ein sehr gutes Mikrofon ist und nur mich als Aufnahme mitnimmt. Und es macht Spaß. Ich kann hier entspannt sitzen, auch schön für mich so als Mensch in meiner körperlichen Konstitution ist das schön entspannt, wenn man sich hier so auf den Stuhl flätzen kann und sich nicht nach vorne übergebeugt, hier so Zwerchfell eingedrückt, Bauch eingedrückt am Schreibtisch vor das Mikrofon drängen muss. So kann man ganz entspannt mit der entspannten Körperhaltung reden. Und ich weiß nicht ob, aber ich denke mal, das kann man auch hören, wenn man ein bisschen entspannter reden kann. Und das kann man mit so einem Headset. Kann ich nur empfehlen, weil man kann den Kopf nach links drehen, rechts drehen. Man kann aufstehen und man kann immer noch weiterreden und man redet immer in das Mikrofon, was man direkt vor Mund hat, weil das fest an diesem Kopfhörer dran ist. Kann ich jedem nur empfehlen, der podcastet. Also Headset so ein Kopfhörer mit Mikrofon angeschraubt hier. Macht echt Spaß. Schöne Anschaffung, ist nicht, wie gesagt, nicht billig, aber hat sich gelohnt, die Anschaffung. Das hat sich so ein bisschen geändert und ja, eine Aufnahmesoftware hat sich geändert. GarageBand, ja, rest in peace, das war's. GarageBand hat ausgedient. Ich habe noch eine alte Installation von GarageBand auf einen meiner Rechner hier. Mit dem könnte ich noch Aufnahmen machen und mit Kapitelmarken versehen, aber nee, das Apple hat es da leider vergeigt. Die möchten nicht mehr, dass hier Podcasts aufgenommen werden mit ihren Geräten. Ich mache es weiterhin, aber mit anderer Software. Wie gesagt, ich teste jetzt Reaper und Audition. Preislich ist das Reaper für mich eigentlich interessanter und ich habe eben mal so einen kleinen Test-Podcast aufgenommen mit Audition und habe mich nicht wirklich überzeugt. Die Aufnahmequalität, irgendwas ist da schief gelaufen. Nur jetzt habe ich ja natürlich wieder falsch eingestellt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ich auch nicht wissen, weil das ist einfach viel zu kompliziert, Audition. Ich denke mal, Reaper wird es wohl sein und auch bleiben, dass ich damit aufnehmen werde, ja, mit dem Programm. Weil Bedienung ist relativ einfach, wenn man sich einmal eingefuchst hat. Ja, Reaper, das wird's werden. Ja, was habe ich noch an Themen, die ich hier so als Monolog mitgeben kann? Also ich kann als Monolog mitgeben, in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wer es auf meinem Blog verfolgt hat, auf 10daumen.de, mein MacBook wurde gestohlen. Ja, dummerweise, MacBook ist weg. Zum Glück habe ich noch ein Ersatz-MacBook noch hier stehen. Das heißt, ich kann weiterarbeiten. Ärgerlich, dass das Ding weg ist, aber schön ist, wenn man darauf vorbereitet ist. Was heißt darauf vorbereitet? Man muss vorbereitet sein, dass so ein Ding mal verloren geht und auch mal gestohlen wird. So ein Laptop, das ist nun mal ja der Lauf der Dinge in der Zeit. Die Dinger sind leicht, begehrt, jeder will so ein Ding haben, dann wird sowas auch schnell gestohlen. Und ich konnte trotzdem immer noch ruhig schlafen, trotz dass es weg war. Denn an die Daten, die darauf gespeichert sind, kommt keiner ran. Weil, was habe ich gemacht? Ich habe immer schön das neueste Betriebssystem aufgespielt, immer geupdatet und nutze ganz klar Festplattenverschlüsselung unter macOS. Heißt das File Vault 2 mittlerweile, also Variante 2, schaltet das unbedingt ein. Wenn ihr das einschaltet, File Vault 2 findet ihr unter Einstellungen, unter Sicherheit, File Vault 2 einstellen. Dann, das dauert ein paar Stunden, dann wird die Festplatte komplett verschlüsselt. Das bedeutet, niemand kann mehr die Daten auslesen ohne euer Passwort. Also vergebt auch ein richtig gutes Passwort. Dann kann keiner mehr die Daten einsehen, die darauf gespeichert sind, ohne euer Passwort zu haben. Never, nie, das geht einfach nicht mehr. So, das Tolle ist aber, Vorsicht, merkt euch unbedingt, es wird euch ein Code angezeigt, den ihr euch merken sollt, aufschreiben, in Safe legen, nicht zu Apple in die iCloud hochladen. Ich möchte jetzt keinen davon abraten, aber ich habe es persönlich nicht gemacht. Also diesen Wiederherstellungscode, den, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, gut merken, den könnt ihr euch nicht merken. Also schreibt den auf und speichert den irgendwo ab, bei euch auf dem Blatt Papier, im Safe, in der Schublade, wo keiner rankommt, den braucht ihr irgendwann wieder. Nämlich, das Tolle ist, wenn man so ein MacBook hat, wenn man also in der Apple-Welt sich zu Hause fühlt, dann kennt man die iCloud. Ja, viele schreien drauf und sagen, um Gottes Willen, was, den Blödsinn brauche ich nicht. Und trotzdem nutzt die iCloud und nutzt bitte Find My iPhone oder Find My Mac. Also wenn man ein MacBook zum Beispiel hat, so, so wie ich ja hatte, was gestohlen ist, da habe ich die iCloud eingerichtet, allerdings nur Find My Mac eingerichtet. Das bedeutet, man hat ein Häkchen zu aktivieren, erstmal iCloud aktivieren, ganz wichtig, mit den Apple-ID-Benutzerdaten einloggen und dann Find My Mac aktivieren, bedeutet, Apple weiß jetzt immer, wo euer Gerät ist. Dem einen gefällt es nicht und der andere hat damit kein Problem. Muss man selber wissen, muss man selber für sich abwägen. Ich habe da generell ja auch eigentlich Bedenken, aber in dem Fall überwiegt der Nutzen für mich. Das bedeutet, wenn ich diese Option aktiviere und online gehe, dann meldet immer der Mac sich bei Apple und es wird natürlich auch getrackt, wo das Gerät auch gerade ist. Und ich kann mich über iCloud.com einloggen mit meinen Benutzerdaten und unter Find My iPhone, ja, das heißt immer Find My iPhone, kann ich jetzt mein Gerät, wo ich dieses Find My Mac aktiviert habe, kann ich das Gerät auch orten. Ich kann auch sehen, wo das ist. Ist ja toll. Wenn das Ding gestohlen worden ist, kann ich sehen, wo das ist. Ja, Pferdefuß daran ist, wenn das Gerät natürlich verschlüsselt ist und das Gerät nicht ohne das Passwort aktiviert werden kann, kann man auch nicht online gehen und das Gerät kann dann auch nicht geortet werden. Also durch mich, zum Beispiel durch iCloud.com, ich kann es nicht orten, mein gestohlenes MacBook, weil der kann es nun mal nicht einschalten, nicht hochfahren, das Gerät, und das Gerät kann sie dann auch nicht bei iCloud melden. Dachte man zumindest, dachte ich eigentlich auch. Es gibt noch einen kleinen Trick, und zwar, was mir passiert ist, Geschichte, ich hole aus, MacBook wurde gestohlen, ich ärgere mich, dass das Ding weg ist und mir ein neues kaufen muss, schade ums Geld, und kann beruhigt schlafen, an die Daten kommt keiner ran, alle voll verschlüsselt, bekomme eine Woche später eine E-Mail von meinem iCloud-Account, wo drin steht, schönen guten Tag, Herr Kuschelken, Mehmets MacBook Air wurde gefunden. Da dachte ich mir, was soll diese E-Mail? Ich hab mich ja natürlich schon vorher bei iCloud eingeloggt und habe gesehen, dass mein MacBook Air, was weg war, dass es gesperrt war. Gesperrt war es, weil anscheinend der Benutzer mehrmals das Passwort falsch eingegeben hat und dann wird das MacBook automatisch gesperrt. Und wie gesagt, bekam ich eine Nachricht, Mehmets MacBook Air gefunden. Ich losgerannt an den nächsten Rechner, iCloud.com, mich eingeloggt mit meinem Benutzerdaten und habe gesehen, dass mein MacBook Air, was vorher Pascals MacBook Air hieß, das heißt jetzt Mehmets MacBook Air. Habe ich mich doch sehr drüber gewundert und seltsame Geschichte, was ist da passiert? Da hat der in Anführungsstrichen Finder meines MacBook Airs, ich weiß nicht, ob der Dieb war, also mein MacBook Air jetzt benutzt hat zu der Zeit, der hat das MacBook Air neu installiert. Kann er ja machen. Meine Festplatte war zwar voll verschlüsselt, kam man die Daten nicht ran, aber kann mit bestimmten Tricks, kann er halt alles, was auch auf der Festplatte ist, überschreiben und neu installieren und löschen. Ja, da gibt es ein paar Tricks, da kann man sowas machen. Aber seltsam, wenn er doch die Festplatte neu einrichtet und alles löscht und überspielt, wieso meldet sich dann das Gerät auf einmal in meinem iCloud-Account? Ja, während ich darüber nachgedacht habe, hat sich noch ein Kumpel von mir gemeldet und der hat was Ähnliches erlebt. Und zwar hat er vor einigen Wochen seinen MacBook Pro verkauft. Rein offiziell hat es verkauft an jemanden, hat es natürlich vorher gelöscht, so wie es sich gehört, Festplatte mehrmals überschrieben, hat es verkauft und hat dann durch Zufall einfach mal ein paar Wochen, nachdem er das Ding verkauft hat, in seinem iCloud-Account, also iCloud.com, nachgeschaut unter Find My iPhone, hat er gesehen, dass dieses MacBook Pro online ist. Da hatte ich auch gefragt, wie kann das denn sein? Wieso meldet sich denn dieses MacBook Pro in seinem iCloud-Account? Kann ich jetzt auch seine Bilder sehen? Kann auch seine Kontakte, seinen Kalender zugreifen? Weil das Ding hat ja anscheinend noch seine Benutzerdaten drin. Sonst könnte sich das ja nicht in iCloud melden. Oh, ja, dann haben wir ein bisschen länger telefoniert und konnten uns das auch nicht so richtig so zurechtreimen, was da so passiert ist. Und was er zum Schluss gemacht hat eigentlich ist, was ich auch vollkommen richtig fand, er hat einfach mal auf den Button geklickt, Gerät löschen. Hat das Gerät also gelöscht. Alles, was er drauf ist, hat also gelöscht, weil er hat ja Angst um seine Daten gehabt, dass der Käufer auf seine Daten hier zugreifen konnte, über iCloud, auf seine ganzen Kontakte und sowas zugreifen konnte. Und hat das Gerät einfach gelöscht. Konnte er auch machen, war ja noch in seinem iCloud-Account mit integriert. So, ein paar Tage später ruft ihn jemand aus dem Apple Store an, und zwar ein Apple-Mitarbeiter, und sagt: Schönen guten Tag, Herr X. Hier steht jemand mit einem MacBook Pro und das Ding ist gesperrt. Da steht jetzt, ne, das Eingabefeld hier für den Wiederherstellungscode, und den haben wir natürlich nicht als Apple, den können wir auch nicht freischalten. Wir brauchen jetzt den Code von Ihnen, weil das ist ja Ihr Gerät ist. Kommen Sie mal vorbei und schalten Sie mal das Gerät wieder frei, weil es ist ja auf Ihren Namen registriert. Also passt auf, wenn ihr ein MacBook oder irgendein Apple-Gerät kauft, das ist nicht immer, aber meistens ist das auf euren Namen bei Apple auch registriert. Das heißt, Apple weiß ganz genau, welche Seriennummer zu welchem Benutzer gehört. Ja, find ich schon mal toll, dass sie sich auf jeden Fall bei Ihnen gemeldet haben und es hätte auch gestohlen sein können. Apple weiß ja nicht, dass mein Kumpel das MacBook Pro ja verkauft hat. Und naja, die haben es telefonisch gelöst, und trotzdem blieb so das Fadebeigeschmäckle dabei. Wie kann denn das jetzt sein? Er hat die Festplatte gelöscht, bevor er das Ding verkauft hat, neu aufgesetzt. Trotzdem war er noch an seinem iCloud-Account dran. Mein MacBook Air wurde gestohlen, und ist offensichtlich neu installiert worden mit einem neuen Account drauf, und trotzdem hat er sich in meinem iCloud-Account angemeldet. Da gibt es noch einen kleinen Trick, den ich euch jetzt noch nicht verraten werde, aus gutem Grund, weil mein MacBook Air ist ja immer noch weg, und ich möchte jetzt keinen den Tipp geben, wie er meinen Account von dem MacBook Air richtig runterlöscht. Also es gibt noch einen kleinen Trick, den man durchführen muss, um seinen iCloud-Account richtig vom Gerät zu löschen, bevor man es verkauft, oder was Diebe machen müssen, wenn die so ein Ding gestohlen haben, wie die den iCloud-Account richtig runterbekommen. Das möchte ich jetzt keinem hier verraten, aber wie gesagt, es gibt da einen Trick, den man auch nicht direkt findet, aber dieser Trick, sagen, den der Finder meines MacBook Airs nicht kennt, kann ich den immer noch beobachten und das Gerät auch löschen und auch sperren, so wie ich das möchte. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, die ganze Kiste. Und in der Zwischenzeit hat sich sogar noch ein dritter Fall ergeben. Ganz, ganz spannend. Da hat sich eine Dame gemeldet per E-Mail bei mir, die meinen Blog gelesen hat, dass mein MacBook gestohlen worden ist und was da so passiert ist. Und zwar eine deutsche Schriftstellerin, die in Schweden lebt, der wurde ihr MacBook Pro auf einer Autobahnraststätte gestohlen, und die konnte es noch orten. Die hatte halt dummerweise keine Festplattenverschlüsselung drin und den ganzen Quatsch, den man so macht. Und die konnte das Gerät sogar noch orten, konnte den in einem, nehmen wir es mal, Secondhand-Laden für gebrauchte IT-Geräte wieder orten in Düsseldorf. Und wir haben mal telefoniert und noch längeren Kontakt gehabt per E-Mail, und das Ding ist immer noch am Laufen, also es funktioniert. Leute, nutzt, wenn ihr in der Apple-Umgebung, in diesem Biotop lebt von Apple, benutzt die iCloud mit mindestens Find My iPhone oder Find My Mac. Das ist echt hilfreich, wenn das Gerät mal gestohlen wird oder verloren geht. Es macht Sinn, das zu installieren. Man kann entweder sein Gerät wiederfinden oder kann damit, so wie ich gerade, erheblich viel Spaß haben damit, auch wenn ein Gerät gestohlen worden ist. Also richtet es ein, das ist enorm wichtig. So viel zum meinen MacBook. Generell Sicherheitsmechanismen, da hatten wir ja im Ansatz drüber gesprochen beim letzten Podcast, aber bis dahin sind vielleicht nicht viele von euch gekommen, weil, naja, wie gesagt, die Tonqualität war letztens Jahr ein bisschen suboptimal, und um es mal nett auszudrücken, eigentlich war die scheiße, die Tonqualität letztes Mal. Ja, was ist noch passiert? Vor einigen Tagen war noch ein Drehteam bei mir, und ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn was gesendet wird im Fernsehen wieder, habe ich mal wieder was zum Besten gegeben zum Thema Smartphones und Sicherheit und Datenschutz. Seid gespannt, im Januar wird da was auf dem WDR laufen. Spannendes Thema, wo ich mal etwas, meinen Senf dazu abgegeben habe, was da so möglich ist auf iPhones, generell auf Smartphones, was für Daten drauf gespeichert werden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Januar ist Sendetermin für diesen Beitrag. Er steht an, der 30C3. Was ist das denn Kryptisches? Der Chaos Computer Club ist den meisten ja ein Begriff. Manchen positiv, manchen negativ. Manche haben da überhaupt keine Meinung zu, weil die den nicht kennen. Egal. Jedes Jahr wird veranstaltet ein Kongress. Und zwar dieses Jahr zum 30. Mal. Deswegen 30. C für Chaos Computer Club und das mal 3, also CCC. Der 30. Chaos Computer Kongress findet statt, jetzt mal wieder in Hamburg. Seit letzten Jahr ist er zurück in Hamburg und dieses Jahr habe ich mich überreden lassen, dort auch mal aufzutauchen. Ja, ich wurde nett von Tim Pritlove aufgefordert, doch mal da zu sein, weil als Podcaster ist es ein Muss, dieses Jahr auch da zu sein. Es wird so viel passieren und wer nicht dabei ist, der wird was verpassen. So viel schon mal vorweg gesagt. Also deswegen bin ich dieses Jahr auch mit dabei, vom 27. bis 30. Dezember. Bin ich in Hamburg. Ich nehme mein Aufnahmeequipment hier mit, was ich hier so greifen, fassen, packen und tragen kann. Schleppe ich mit zum Hackerkongress nach Hamburg. Es werden mehrere tausend Menschen dort erwartet. Tausende von Hackern werden erwartet. Es wird interessant werden. Ich hoffe zumindest. Ich habe da eine Assembly gegründet. Die Podcamp Assembly, das bedeutet, ich habe da angemeldet, dass ich da Platz brauche. Ich hoffe mal, wir bekommen da Platz zugewiesen mit einem Tisch und ein paar Stühlen. Und da werde ich zumindest mal auf ein paar Leute warten, die sich mit angemeldet haben und dort mit mir gemeinsam von 30C3 podcasten werden. Ja, hört sich grottenlangweilig an. Warum mache ich denn sowas? Und zwar Tim Pritlove, ich habe mich lange mit ihm unterhalten diesen Sommer auf dem Hacker Camp in Holland. Tim Pritlove ist einer der Mitbegründer des Podlove Publishers. Also was kann man an Software schaffen, um es Podcastern einfacher zu machen, einen Podcast zu veröffentlichen? Und es gibt natürlich nichts Einfaches wie ein WordPress zu installieren und dann da ein Plugin zu installieren, mit dem ich die ganzen Podcasts veröffentliche. Das mache ich ja auch. Und zwar habe ich das Plugin Podlove Publisher. Das kommt so auf Initiative von Tim Pritlove, das ganze Ding. Und es gibt da eine eigene Assembly, also eine eigene Einrichtung vom Podlove Publisher. Es finden Workshops statt. Und es finden Diskussionsrunden statt. Eigentlich alles, was sich so um Podcast dreht, um Podlove Publisher dreht, ist auf dem 30C3 mit vertreten. Und es werden auch Programmierer gesucht, die sich der Community, also der Assembly, da auch mit anschließen und da einfach mal drüber diskutieren, was kann man da besser machen, was kann man optimieren, was kann man auch Funktionen mit einfügen, was kann man generell mit so einer Software so alles machen. Also ich will nicht viele Worte verlieren, was der 30C3 ist. Schaut selber mal nach in der Berichterstattung, gerade auch auf den Heise-Tickern und auf der Webseite vom CCC. Schaut nach, was der 30C3 ist und kommt einfach mal hin. Ich werde auch da sein und mit den üblichen Podcastern, die hier auch sonst öfters und regelmäßig mit dabei sind, die werden auch mit dabei sein auf dem Event, auf dem Kongress. Und wir werden von da aus auch einiges an Podcast raussenden, da allerdings unter podcamp.eu, also podcamp.eu heißt die Adresse, mit dem ich versuchen werde, Podcasts von unterwegs aufzunehmen. Das heißt, alles, was ich unterwegs mache mit anderen Podcastern hier, sei es von Hackercamps oder von Kongress oder anderen Veranstaltungen, schaue ich mal, ob ich das unter podcamp.eu verhackstücken kann, weil da ist das Aufnahmeformat und generell das Sendeformat ein bisschen was anderes als jetzt hier so ein Aufnahmestudio-Podcast, mit dem ich hier feste Themen durchspreche mit meinen Besuchern. Aber auch das wird sich vielleicht auch ändern. Und ich weiß es noch nicht genau, ob ich das Ganze unter Podcamp oder trotzdem unter Nerdphone weiter hier verhackstückeln werde. Ich lasse mir das mal offen, ob ich auch die Podcasts auf dem Kongress unter Nerdphone laufen lassen werde. Kann auch sein, dass es so stattfindet. Also bleibt spannend auf jeden Fall. Spannend ist es für mich immer wieder, war es und wird es immer bleiben, diesen Podcast durchzuführen. Wie gesagt, viele Höhen und Tiefen hier erlebt. Manchmal habe ich wöchentlich Podcasts hier rausgebrüllt und mal 6 Monate Pause gemacht. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zuhören. Also ein großes Dankeschön an die ganzen Zuhörer und vor allem an die Zuhörer, die mir auch schreiben, die sich auch melden bei mir. Das heißt, wichtig für mich ist es, oder wichtig für uns generell, alle, die hier auch im Podcast mitmachen, dass ich eine Rückinformation bekomme, was findet ihr gut, was war scheiße, was sollten wir ändern und was gefällt euch nicht, und eine einfache E-Mail oder ein einfacher Tweet einfach abgesetzt, wo drin steht, hier, hör mal, ey, der habt ihr super gemacht, oder nee, der war wieder scheiße, und dann vielleicht noch ein bisschen konstruktiv dabei und sagen, was euch nicht gefallen hat und was euch besonders gefallen hat. Ich freue mich über jede E-Mail, ich bekomme zwar schon einige, aber ich kann es nicht erwarten, noch mehr von euch zu bekommen an E-Mails, an Lob und Kritik. Bin ich sehr aufgeschlossen gegenüber und freue mich über jegliche Information, was ihr hören und, ja, wer weiß, vielleicht auch in Zukunft sehen wollt über diesen Podcast. Alles ist offen, vielleicht auch mal Videopodcast, aber irgendwann mal, steht noch in den Sternen. Schreibt einfach, was ihr hören wollt und ob ihr es gut findet oder ob ihr scheiße findet, diesen Podcast, und wir reden mal darüber. Und das meine ich wörtlich. Das heißt, jeder, der auch Lust, Laune und Zeit hat, wie ich es anfangs gesagt habe, meldet sich einfach kurz bei mir. Twitter, Google Plus oder Facebook oder eine ganz einfache, ordinäre E-Mail. E-Mail ist heutzutage ja mittlerweile, hat die E-Mail ja die Postkarte ersetzt. Also schreibt mir einfach eine E-Mail und sagt, hör mal, ich habe Bock, ich will mal mitmachen. Ich schicke euch die Zugangsdaten für meinen Mumble-Server und dann seid ihr einfach mal live mit dabei und wir quatschen einfach mal ein paar Themen durch. Und wenn ihr einfach nur mal ein bisschen was darüber quatschen wollt, wie ihr eure E-Mails jetzt mittlerweile verschlüsselt, weil ihr vielleicht den Gedankenstoß bekommen habt von mir, weil ich über E-Mail-Verschlüsselung geschrieben habe auf meinem Blog, dass ihr einfach mal schreiben wollt, hey super, ich verschlüssel auch meine E-Mails und das mache ich so, so und so. Ich habe ein Linux-System, ich habe jetzt diesen Mailer und das klappt so oder so. Ich möchte einfach mal diese Informationen an mehr Leute mitgeben und meldet euch und dann quatschen wir einfach drüber in den Podcast. Das ist vielleicht für euch banal, für andere, für die Zuhörer sehr interessant. Das heißt, meldet euch einfach und macht mit bei diesem Podcast. Ja, jetzt habe ich doch schon wieder fast 38 Minuten hier sinn- und belanglos hergequatscht und euch die Ohren zugenüllt hier mit irgendwelchen Monologen über Nerdphone, was war und was ist. Ich denke mal, es muss auch genug sein mit Quatschen hier. Seid gespannt. Ich hoffe mal, ich werde noch ein bisschen was zusammenkriegen. Das heißt, ein kleiner kurzer Ausblick, was euch in den nächsten Wochen erwartet. Euch erwarten Berichterstattung in naher Zukunft über PC Fritz, da gibt es einiges Neues. Wer noch nicht so ganz am Lauf ist oder Stand der Dinge hat, hört sich die letzten Podcasts an mit Lars Sobirei und mit mir. Da haben wir ein bisschen über PC Fritz berichtet. Da gibt es einiges Neues zu berichten, sehr spannend. Es gibt einiges Neues zu berichten, Aktuelles zu berichten über die Abmahnindustrie. Da werden wir auch drüber podcasten und ich versuche mal, ich setze die Hoffnung aber nicht allzu hoch, die meisten meiner Mitpodcaster zu einem Termin zusammenzubekommen und wir mal einen gemeinsamen Jahresrückblick abhalten werden. Sehe ich jetzt nicht, dass das noch dieses Jahr funktioniert, weil ja terminlich sind nicht alle wirklich greifbar. Und wie gesagt, deswegen habe ich mich heute mal entschieden, einen kleinen Monolog abzuhalten hier, um wenigstens mal die Ausgabe Nummer 50 in einen würdigen Rahmen und euch mitzugeben, denn mich hat es ehrlich gesagt gestört, dass der letzte Podcast, der offen online abzurufen ist, der Podcast ist, wo ich tonmäßig scheiße rüberkomme. Das wurmt mich und das will ich jetzt hiermit abgestellt wissen, indem ich jetzt einen Podcast habe, wo ich mal mit einer besseren Tonqualität rüberkomme. Ja, deswegen der heutige alleinige Podcast. Das ist ganz schön anstrengend. Ich sollte gar nicht glauben, wie schwer es ist, hier 40 Minuten lang einfach sinn- und belanglos hier in das Mikrofon reinzuquatschen, euch die Ohren voll zu nölen, wie ich es eben schon gesagt habe. Deswegen höre ich damit jetzt auch mal auf und schließe ab mit dem Hinweis, dass auf meiner Internetseite, und zwar 10daumen.de, mein Blog, habe ich eine kleine Nerdphone-Stöber-Ecke eingerichtet. Das heißt, mein altes Equipment, was ich nicht mehr brauche hier in meinem Studio, weil ich das ersetzt habe durch neue Geräte, kann demnächst hier bei mir erworben werden. Das heißt, ich verkaufe per Privat, das Ganze ist ja eine Privataktion hier, mein altes Studio-Equipment, was ich nicht mehr brauche, setze ein paar Bilder rein und mit einer kleinen Preisvorstellung, was ich für meine alten Geräte hier haben möchte, bevor die hier weiter rumliegen und Staub ansetzen und irgendwann hier wegrosten, die Geräte, biete ich euch die mal für einen absoluten Schleuderpreis an hier. Das heißt, weit unter dem Gebrauchtpreis für die Geräte, die man am Markt so hat. Könntet ihr demnächst mal reinschauen auf 10daumen.de in der Stöberecke. Da werden sich jetzt nach und nach ein paar Audio-Equipment-Geräte von mir und generell anderer technischen Geräte mal da finden, weil mein Büro wird einfach zu voll hier. Ich habe zu viel Nerd-Zeug hier rumfliegen, was ich nicht mehr brauche und kann raus hier, weg. Frisst nur Brot hier, brauche ich nicht. Ja, bedanke mich fürs Zuhören. Das war's mit dem Nerdphone, Jubiläumsausgabe Nummer 50. Bedanke mich für das dauernde Zuhören. Ich bedanke mich vor allem für die zahlreichen Zuschriften, guten Diskussionen außerhalb dieses Podcasts, die dann per Twitter, Facebook und sogar per E-Mail gehalten werden. Und bedanke mich auch bei denen, die uns als Besserwisser beschimpfen. Und das zeigt uns, wir werden gehört. Und ich bedanke mich insbesondere nicht bei unseren Stalkern, die uns teilweise auch permanent bestalken. Ja, wir haben auch Trolle und Stalker, denen wir keinerlei Beachtung schenken, außer diese 10 Sekunden, in dem ich mich dazu äußere und sage, wir bedanken uns nicht bei unseren Stalkern und Trollen. Wir werden euch nicht füttern und eure E-Mails keiner weiteren Beachtung schenken, so gerne wie ihr uns auch immer beschimpfen möget. Möge die Hölle über euch zufrieren. Ja. So viel dazu. Das war Nerdphone Ausgabe 050 am 11. Dezember 2013. Ich bin Pascal Kuschelkin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bevor ich es noch vergesse, für jeden, der es geschafft hat, bis jetzt zuzuhören, ja, ich will euch ärgern, ich habe diesmal keine Kapitelmarken mit dabei, ist ja auch ein Jubiläumspodcast und was Besonderes. Danke fürs Zuhören.